Das ist in aller Kürze das historische Panorama, das sich zwischen der Zeit der Schamanen und der Zeit von heute aufspannt. Erst vor diesem Hintergrund wird verständlich, was aktuell geschieht. Und das hat weniger mit Religion zu tun, als man denken möchte. Auch wenn die offensichtlichsten Konsequenzen der beschriebenen religiösen und spirituellen Enteignung in diesem Kontext zu beobachten sind. Die Religion von oben, die institutionalisierte Herrschaftsreligion, namentlich das Christentum, hat in den letzten fast 2000 Jahren verhindert, dass die Religion von unten, also das animistische Substrat der Menschen, zeitgemäße kulturelle Ausdrucksformen entwickeln konnte, die einen Rahmen geboten hätten, die Kontakte zu Akteuren jeglicher Natur auszuleben. So etwas geschah nur im Verborgenen. Deshalb sehen wir heute diesen bunten Wildwuchs in Sachen Spiritualität und alternativer Religiosität. Denn da die Kontrolle der Kirche weggefallen ist, will dieses Vakuum endlich gefüllt werden. Überall wird versucht, alte, verschüttete Traditionen zu neuem Leben zu erwecken. Hexen tanzen wieder. Die Natur wird als heiliger Raum erfahren. Bäume sprechen zu vielen. Geister und Ahnen werden beschworen. Deshalb werden auch religiös-spirituelle Konzepte aus aller Welt importiert, wenn sich die Menschen nicht gleich selbst auf die Suche begeben. In den entlegensten Winkeln glauben sie mitunter das zu finden, was im ehemals christlichen Abendland fehlt: gelebter Animismus, der sich in ebenso ehrwürdigen wie selbstverständlichen Ritualen und heiligen Zeremonien, altbewährten Praktiken und uralten Traditionen manifestiert. Deshalb auch die Begeisterung für Schamanen. Da werden alle Strapazen auf sich genommen, um in den Amazonasdschungel, nach Sibirien oder in die Mongolei zu reisen. Den Suchenden erscheint es, als erlebten sie dort Begegnungen wie mit einer Traumgestalt. Etwas tief in ihrer Seele wird angesprochen, erfährt endlich Resonanz. Schamanen erwecken für sie die vielbeseelte und in unendlich vielen Stimmen sprechende Welt wieder zum Leben. Es ist ein Wiedererkennen. Die spirituellen Charismatiker liefern vielen das, was sie so lange vermissten: das heiß ersehnte Gegenstück.